Also, ich entschuldige mich mal für das Intro da, wo ich Leichenschmaus erwähnt hab. Nur zur Info, Fuse und ich bei Leichenschmaus. Anscheinend nicht mehr, egal wir scheiße drauf. Motherfucker, wir machen euch nieder. Liegt am Boden, wir bespucken euch immer wieder. Ich bin die Nummer 1 und ein kleiner Hurensohn. Fick euch alle nieder, denkt dafür krieg ich Stundenlohn. Ha, ich weiß, du kennst das von Mo, jetzt mal ehrlich. Ich find, du bist so scheiße wie das Mo. Und ich erwähne den Reim, Vorschlag und Vortrag. Wiederholt sich bei den Texten schlimmer als der Mortar. Wir sind Gangster, eher easy Gangster. Keep it real, du kannst nichts machen. Der Shit is real. Ich dachte aus der Crew wird mal was Großes. Nein, ich nehm lieber Ecstasy und zwar eine Überdosis. Was ist los? Rapper sind scheiße. Die Zeit ist vorbei, eine neue kommt herbei. Zu zweit sind wir besser dran. Was ist das für Scheiß? Das ist der Style, den du nicht verstehst. Zu intellektuell und wahrscheinlich zu schnell. Keine Gangster am Werk, ich mein das generell. Wer bin ich, Shifty? Man Shifty, geh mir jetzt nicht auf die Nerven mit deinem ersten Scheiß. Ich weiß, mit deinen Raps bekommst du sicherlich den ersten Preis. Und als ist klar, ich versteck mich hinter Mama. Bin lächerlich und komm ins Karambolen mit nem Hammer. Ich mein, du hast mich zutiefst beleidigt, Mann. Das ist der Kasperl-Rap und du weißt, wie ich weinen kann. Eigentlich kann ich nicht rappen, weil ich hinter dem Hinterhof lieg. Kann nur mehr warten, bis du Arschloch mir mein Brot gibst. Und das ist kein Beef, weil das hat keinen Sinn. Du warst einer meiner besten Freunde und das ist so schlimm. Okay, ich verzichte auf Leichenschmaus, es war eine schöne Zeit. Ich richte die Zeilen aus und gib dir das. Das ist eine schlechte Qualität, möchte nicht persönlich werden. Ich weiß, dass dir der Atem fehlt. Nur zur Info, das Video zu bist, Depper 2 kommt auf. Ich lade dich herzlich ein zum Videodreh, bitte komm auch. Was ist los? Rapper sind scheiße. Die Zeit ist vorbei, eine neue kommt herbei. Zu zweit sind wir besser dran. Was ist das für Scheiß? Das ist der Style, den du verstehst. Zu intellektuell und wahrscheinlich zu schnell. Keine Gangster am Werk, ich mein das generell. Aha, aha, yeah. Scheiße, ich sag's euch, aber sagt es kaum weiter. Ich sag den Namen nicht, dann kommt er und schlagt mich. Volltrottel. Scheiße, Volltrottel. Scheiße, Volltrottel. Volltrottel. Scheiße. Voll Trottel. Scheiße. Voll Trottel. Scheiße. Voll Trottel.